CD Wissen präsentiert Widerstand im Dritten Reich. Gelesen von Axel Vostri. Berlin, 30. Januar 1933. Als Adolf Hitler gegen 10 Uhr sein Hotel verlässt, um sich auf den Weg zu Reichspräsident Paul von Hindenburg zu machen, umspielt ein siegessicheres Lächeln seine Mundwinkel. Heute wird sein Traum Wirklichkeit. Heute wird er zum Reichskanzler ernannt. Danach wird die Macht über Deutschland, ja vielleicht sogar die Macht über Europa und die ganze Welt, in seinen Händen liegen. Niemand kann ihn jetzt noch stoppen. Die Zeremonie der Vereidigung geht schnell vonstatten. Hindenburg hält eine kurze Ansprache, Hitler erklärt sich bereit, zum Wohle des Volkes zu regieren und die Weimarer Verfassung erhalten zu wollen. Dann ist es offiziell. Adolf Hitler ist der neue deutsche Reichskanzler. Noch am selben Abend marschieren tausende Anhänger der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, kurz NSDAP, mit Fackeln durch Berlin, um ihren Triumph sichtbar zur Schau zu stellen. Der Gedanke, Hitlers Ernennung zum Reichskanzler sei Teil eines normalen Regierungswechsels, soll bei der politisch weniger engagierten Bevölkerung gar nicht erst aufkommen. Im Verhältnis zur Anzahl der gestellten Minister im Kabinett erscheint den anderen Regierungsmitgliedern die Machtdemonstration der NSDAP weit überzogen, wenn nicht sogar lächerlich. Neben Reichskanzler Hitler vertreten lediglich Wilhelm Frick als Innenminister und Hermann Göring als Minister ohne Geschäftsbereich die Nationalsozialisten. Alle übrigen Kabinettsmitglieder sind parteilose Fachminister oder Mitglieder der Deutschnationalen Volkspartei, der auch der neue Vizekanzler Franz von Papen nahesteht. Nicht zuletzt dessen Einschätzung trägt dazu bei, dass die Gefahr, die von Adolf Hitler ausgeht, von den restlichen Regierungsmitgliedern deutlich unterschätzt wird. Was wollen Sie denn? Ich habe das Vertrauen Hindenburgs. In 2 Monaten haben wir Hitler in die Ecke gedrückt, dass er quietscht. Ist nur eine von vielen Aussagen, die von Papens Fehleinschätzung verdeutlichen. Doch es sollte nicht lange dauern, bis Hitlers Machtstreben nicht mehr von der Hand zu weisen ist und sich die übrigen Regierungsmitglieder eingestehen müssen, dass sie den neuen Reichskanzler vollkommen falsch eingeschätzt haben. Zunächst einmal lässt Hitler den Reichstag auflösen und Neuwahlen ansetzen. Diese sollen am 5. März stattfinden. Die Zeit bis dahin nutzt die NSDAP für Propagandazwecke. So ergeht beispielsweise am 1. Februar 1933 ein Aufruf der Reichsregierung an das deutsche Volk, in dem es heißt: 14 Jahre Marxismus haben Deutschland ruiniert. Die nationale Regierung wird mit eiserner Entschlossenheit und zähester Ausdauer folgenden Plan verwirklichen. Binnen 4 Jahren muss der deutsche Bauer der Verelendung endgültig entrissen sein. Binnen 4 Jahren muss die Arbeitslosigkeit überwunden sein. Gleichlaufend damit ergeben sich die Voraussetzungen für das Aufblühen der Wirtschaft. Die Parteien des Marxismus und seiner Mitläufer haben 14 Jahre lang Zeit gehabt, ihr Können zu beweisen. Das Ergebnis ist ein Trümmerfeld. Nun, deutsches Volk, gib uns die Zeit von 4 Jahren und dann urteile und richte uns. Die Situation in Deutschland ist schwierig. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs 1918 geht auch das Ende des Deutschen Kaiserreichs einher. Und die Weichen für die Weimarer Republik, die erste parlamentarische Demokratie Deutschlands, werden gestellt. Ihre Vertreter sind es, die im Juni 1919 den Friedensvertrag von Versailles unterzeichnen. Damit gestehen sie, neben großflächigen Gebietsabtretungen und immensen Reparationen, auch die Kriegsschuld Deutschlands am Ersten Weltkrieg ein. Für einen großen Teil der Bevölkerung ist das ein Schlag ins Gesicht. Denn längst nicht alle Deutschen stehen den Ideen der freiheitsliebenden Demokraten positiv gegenüber. Viele wünschen sich das alte Kaiserreich zurück. Es kommt immer wieder zu Ausschreitungen und Tumulten. Zulauf haben vor allem rechte und linke Randgruppen. Ganz extrem spitzt sich die Situation im Jahr 1923 zu. Der Schuldenberg, den Deutschland seit dem Krieg vor sich herschiebt, und die hohen Reparationszahlungen belasten die Staatskasse enorm. Die Hyperinflation ist nicht mehr aufzuhalten. Die deutsche Wirtschaft bricht zusammen. Unternehmen gehen pleite und Arbeiter können ihre Familien nicht mehr ernähren. Das Geldvermögen der Bevölkerung ist nichts mehr wert. Erst mit der Währungsreform im November 1923 kann die Inflation beendet werden und die Wirtschaft kann sich langsam erholen, nicht zuletzt, weil US-amerikanische Investoren deutschen Unternehmen mit Krediten unter die Arme greifen. Doch dieser Aufschwung ist nicht von Dauer. Mit dem Zusammenbruch der New Yorker Börse 1929 wird eine weltweite Wirtschaftskrise ausgelöst, deren Ausmaß man sich kaum vorstellen kann. Innerhalb weniger Monate sinkt das Volkseinkommen auf die Hälfte des Wertes von 1913. Unzählige Unternehmen gehen bankrott und die Zahl der Arbeitslosen steigt in nie dagewesene Höhen. Die deutsche Bevölkerung hungert, friert und wird von Seuchen und Epidemien gebeutelt. Als die Zahl der Arbeitslosen 1932 mit über 6 Millionen schließlich ihren absoluten Höchststand erreicht, fällt die nationalsozialistische Propaganda auf fruchtbaren Boden. Am 27. Februar 1933 brennt das Reichstagsgebäude in Berlin. Sofort sprechen die Nationalsozialisten von einem bolschewistischen Terrorakt. Die Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat wird erlassen. Darin heißt es: Aufgrund des Artikels 48 Absatz 2 der Reichsverfassung wird zur Abwehr kommunistischer staatsgefährdender Gewaltakte Folgendes verordnet. Paragraph 1. Die Artikel 114, 115, 117, 118, 123, 124 und 153 der Verfassung des Deutschen Reichs werden bis auf Weiteres außer Kraft gesetzt. Es sind daher Beschränkungen der persönlichen Freiheit, des Rechts der freien Meinungsäußerung, einschließlich der Pressefreiheit, des Vereins- und Versammlungsrechts, Eingriffe in das Brief-, Post-, Telegrafen- und Fernsprechgeheimnis, Anordnungen von Hausdurchsuchungen und von Beschlagnahmungen sowie Beschränkungen des Eigentums auch außerhalb der sonst hierfür bestimmten gesetzlichen Grenzen zulässig. Paragraph 2. Werden in einem Land die zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nötigen Maßnahmen nicht getroffen, so kann die Reichsregierung insoweit Befugnisse der obersten Landesbehörde vorübergehend wahrnehmen. Damit sind die in der Weimarer Verfassung verbrieften Freiheitsrechte aufgehoben, die Bürgerrechte de facto außer Kraft gesetzt und die Reichsregierung gibt sich offiziell das Recht, in Länderfragen einzugreifen. Dem Terror in Deutschland sind Tür und Tor geöffnet. Gegner des nationalsozialistischen Regimes werden inhaftiert und ohne richterliche Anordnung auf unbestimmte Zeit festgesetzt. Die Verhörmethoden sind äußerst brutal und entbehren jeglicher rechtsstaatlicher Grundlage. Dennoch nimmt die Mehrheit der Deutschen die massiven Veränderungen in ihrem Land kaum wahr. Selbst als es zu Massenverhaftungen kommt, begehrt das Volk nicht auf. So kann das Ziel der NSDAP für die Wahl am 5. März 1933 nur lauten: Die absolute Mehrheit muss erreicht werden. Umso überraschender ist dann das tatsächliche Ergebnis. Mit 43,9% der Stimmen kann zwar eine Steigerung um über 10% im Vergleich zur letzten Wahl, die 5 Monate zuvor stattgefunden hatte, erzielt werden. Zur alleinigen Regierungsbildung reicht das Ergebnis aber nicht. Wieder muss ein Bündnis mit den Deutschnationalen eingegangen werden. Gegenüber der Bevölkerung feiern die Nazis den Ausgang der Wahl dennoch als Sieg und als Bestätigung Hitlers als Volkskanzler. Selbstverständlich soll die neue Regierung auch standesgemäß eingeführt werden. Weil das Reichstagsgebäude aufgrund des Brandes einige Wochen zuvor nicht zur Verfügung steht, werden die Feierlichkeiten in die Garnisonkirche in Potsdam verlegt. Josef Goebbels, kurz zuvor zum Minister für Volksaufklärung und Propaganda ernannt, hat die Aufgabe, Hitler in Szene zu setzen. In seinem Tagebuch vermerkt er: Der Rundfunk wird für ganz Deutschland eingeschaltet. Die Nation muss an diesem Tag teilnehmen. Ich arbeite das Programm bis tief in die Nacht hinein in allen Einzelheiten durch, rufe in einem kurzen Aufruf die Nation zur Teilnahme auf und tue alles, um diesen feierlichen Staatsakt unverlöschlich in das Gedächtnis der lebenden Nation einzuprägen. Doch trotz der akribischen Vorbereitung verläuft der Tag von Potsdam anders als von Goebbels erwartet. Nicht Hitler steht im Mittelpunkt der Veranstaltung, sondern Reichspräsident Paul von Hindenburg. Dieser ist es auch, der nach dem offiziellen Akt in der Garnisonkirche die Militärparade mit Eliteformationen der Reichswehr, Formationen der SA, der Schutzpolizei und der nationalen Verbände abnimmt. Die Zuschauer, die die Straßen säumen, sind begeistert. Dieses Spektakel erinnert sie an die gute alte Kaiserzeit. Eindrucksvoller hätte man den preußischen Militärgeist, der immer noch fest in den Köpfen der Menschen verankert ist, nicht zur Schau stellen können. Goebbels zieht aus der Veranstaltung seine eigenen Schlüsse. Paraden kommen beim Volk gut an und machen Eindruck. Nur eines muss in Zukunft anders laufen. Es darf nur noch einen Mann im Staat geben, dem zugejubelt wird. Adolf Hitler. Politisch lassen die Nazis keinen Zweifel daran, dass sie die Macht nun komplett in Händen halten wollen. Am 24. März wird das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Staat erlassen, landläufig auch Ermächtigungsgesetz genannt. Darin wird verankert, dass die Regierung ohne Zustimmung von Reichstag und Reichspräsident Gesetze erlassen und Verträge schließen kann. Die Zustimmung im Reichstag für dieses Gesetz wird mit Waffengewalt erzwungen. Nur einige Tage später, am 7. April, folgt das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, das die Entlassung regimekritischer, sozialdemokratischer, kommunistischer und jüdischer Beamten ermöglicht. Am selben Tag wird auch das zweite Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich erlassen, in dem es heißt: In den deutschen Ländern mit Ausnahme von Preußen ernennt der Reichspräsident auf Vorschlag des Reichskanzlers Reichsstatthalter. Der Reichsstatthalter hat die Aufgabe, für die Beobachtung der vom Reichskanzler aufgestellten Richtlinien der Politik zu sorgen. Ihm stehen folgende Befugnisse der Landesgewalt zu. Erstens, Ernennung und Entlassung des Vorsitzenden der Landesregierung und auf dessen Vorschlag der übrigen Mitglieder der Landesregierung. Zweitens, Auflösung des Landtags und Anordnung der Neuwahl. Drittens, Ausfertigung und Verkündung der Landesgesetze, einschließlich der Gesetze, die von der Landesregierung beschlossen werden. Viertens, auf Vorschlag der Landesregierung Ernennung und Entlassung der unmittelbaren Staatsbeamten und Richter, soweit sie bisher durch die oberste Landesbehörde erfolgte. Fünftens, das Begnadigungsrecht. Im Klartext bedeutet das, alle Gewalt über die Länder liegt bei der Reichsregierung. Sie kann Minister, Beamte und Abgeordnete entlassen und neu benennen. Deutschland wird zum Einparteienstaat. Doch damit ist noch lange nicht Schluss. Beinahe täglich werden in den ersten Monaten der NS-Zeit neue Verordnungen und Gesetze erlassen. Da gibt es zum Beispiel das Gesetz über die Einziehung kommunistischen Vermögens, also ein Enteignungsgesetz. Das Gesetz über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit. Und das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, das einer Erlaubnis zu Zwangssterilisierungen gleichkommt. Ziel all dieser Gesetze und Verordnungen ist es, Regimegegner dingfest zu machen und aus dem Weg zu räumen. Und dafür ist den Nazis kein Aufwand zu groß. Innerhalb kurzer Zeit werden rund 80 Konzentrationslager errichtet, in denen Regimekritiker, Nicht-Arier, Homosexuelle, Behinderte, Sinti und Roma verschwinden. Die geheime Staatspolizei, die Gestapo, erhält die Aufgabe, politische Gegner zu identifizieren, zu beobachten und zu bekämpfen. Die Umsetzung erfolgt oft willkürlich und ist auf bloßen Verdacht begründet. Deutschland, das Land der Dichter und Denker, hat sich in einen Polizeistaat verwandelt,

im neuen, gläubigen Durchbruch von Freiheit und Ehre. Anders als bisher soll dieses Flugblatt nicht heimlich verschickt und verteilt werden. Nein, dieses Flugblatt soll jeder Student der Münchner Universität in die Hände bekommen. Und so machen sich Hans und Sophie Scholl am 18. Februar 1943 auf den Weg zum Hauptgebäude der Universität. Dort in der überdimensionalen Eingangshalle, dem sogenannten Lichthof, soll das Flugblatt verteilt werden. Rund 1700 Exemplare haben die beiden in ihrem Koffer, als sie die Stufen zur Empore erklimmen. Sobald die Vorlesungen beendet sind und die Studenten aus den Hörsälen strömen, sollen ihnen die Zettel in die Hände fallen. In meinem Übermut oder meiner Dummheit habe ich den Fehler begangen, etwa 80 bis 100 solcher Flugblätter vom zweiten Stockwerk der Universität in den Lichthof hinunterzuwerfen, sagt Sophie später. Ein Fehler mit fatalen Folgen. Der Hausmeister beobachtet die beiden, hält sie fest und übergibt sie schließlich einer Gestapo-Sonderkommission. In stundenlangen Verhören werden die Geschwister Scholl und Christoph Probst, der ebenfalls inhaftiert wird, zu ihren Motiven befragt. Ohne auch nur einmal ins Wanken zu geraten und wohl wissend, welche Konsequenzen sie erwarten, beharren alle drei darauf, nach wie vor von der Richtigkeit ihres Handelns überzeugt zu sein. 4 Tage später stehen der 24-jährige Hans und die 21-jährige Sophie zusammen mit Christoph Probst vor dem Volksgerichtshof. Die Todesurteile werden noch am selben Tag vollstreckt. Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, 1907 bis 1944. Alles ist bis ins kleinste Detail geplant, als Oberst Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, am 20. Juli 1944 gegen Mittag im Führerhauptquartier Wolfsschanze bei Rastenburg in Ostpreußen eintrifft. Die Schreckensherrschaft Adolf Hitlers soll an diesem Tag ein für allemal beendet werden. Unter dem Decknamen Operation Walküre haben führende Militärs den Machtwechsel vorbereitet. Nun gilt es, die Pläne auszuführen. Gegen 12.30 Uhr betritt Stauffenberg den Besprechungsraum im Führerhauptquartier. Hitler selbst hatte Generäle und Offiziere zu einer militärischen Lagebesprechung hierher gebeten. Dass Stauffenberg in seiner Aktentasche eine scharfe Bombe versteckt hat, ahnt niemand. Das Gedränge um den Führer ist groß. Anders als geplant kann Stauffenberg seine Tasche deshalb nicht direkt neben Hitler platzieren. Doch er hat auch keine Zeit zu warten, denn die Bombe tickt. Unter einem Vorwand gelingt es Stauffenberg, den Raum wieder zu verlassen. Dann geht die Bombe hoch. Nun zählt jede Minute. Stauffenberg weiß, dass das Gelände rund um das Führerhauptquartier nach solch einem Vorfall sofort abgeriegelt wird. Es gelingt ihm, den nahegelegenen Flugplatz zu erreichen, und mit der Gewissheit, die Welt von Adolf Hitler befreit zu haben, macht er sich auf den Rückweg nach Berlin. Doch Stauffenberg täuscht sich. Der Sprengsatz war zu schwach und die Entfernung zu Hitler zu groß. 5 der 24 im Besprechungsraum Anwesenden kommen ums Leben. Adolf Hitler allerdings trägt nur leichte Verletzungen davon. Gegen 15 Uhr landet Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg in Rangsdorf bei Berlin. Hier nimmt er sofort Kontakt mit seinen Mitverschwörern auf. Diese warten im Allgemeinen Heeresamt in der Berliner Bendlerstraße auf Nachricht. Sobald der ersehnte Anruf Stauffenbergs eintrifft, wollen General Friedrich Olbricht und Albrecht Ritter Merz von Quirnheim die Operation Walküre zu Ende bringen und die Macht übernehmen. Eine Regierungserklärung wurde bereits im Vorfeld entworfen. Als neuer Präsident soll der aus der Wehrmacht ausgeschiedene Generaloberst Ludwig Beck eingesetzt werden. Das Amt des Kanzlers soll Karl Friedrich Gördeler, der ehemalige Bürgermeister von Leipzig, übernehmen. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse. Per Fernschreiben informieren die Verschwörer die Stabsoffiziere über den Tod Hitlers und über die Neuorganisation der Regierung. Fast zeitgleich lässt Hitler über den Rundfunk verkünden, dass ehrgeizzerfressene Offiziere versucht hätten, ihn zu töten, er das Attentat jedoch überlebt habe. Die widersprüchlichen Meldungen lassen die Stabsoffiziere erstarren. Wem sollen sie Glauben schenken? Schließlich wollen sie es sich weder mit der alten noch mit der neuen Regierung verscherzen. Indes informiert Hitlers Vertrauter und Propagandaminister Joseph Goebbels den Kommandeur des Wachbataillons in Berlin, Major Otto Ernst Rehmer, über die Ereignisse im Führerbunker. Sofort löst Rehmer die Absperrung des Regierungsviertels auf und organisiert die Niederschlagung des Staatsstreichs. Die Verschwörer sind schnell identifiziert und werden noch in derselben Nacht von regierungstreuen Offizieren festgesetzt. Das Urteil lautet: sofortige Erschießung wegen Hoch- und Landesverrats. Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg und seine Verbündeten werden in der Nacht zum 21. Juli 1944 exekutiert. Zur Welt kommt Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, 37 Jahre zuvor in Jettingen am 15. November 1907. Er ist der dritte Sohn des Oberhofmarschalls Alfred Schenk, Graf von Stauffenberg und seiner Frau Caroline, geborene Gräfin von Uexküll-Güllenband. Klaus ist ein zartes und zuweilen kränkliches Kind. Doch er beklagt sich nie. Egal wie groß seine Schmerzen auch sein mögen, er erträgt sie ohne zu murren. Die Mutter, die sich sehr für Dichtung, Philosophie, Musik und Kunst interessiert, legt großen Wert auf eine gute, aber auch liebevolle Erziehung. Ihre Kindheit verbringen Klaus und seine Brüder in Stuttgart und Lautingen. Dort haben sie häufig Kontakt zum württembergischen Königshof. Ein Umstand, der dazu beiträgt, dass sie schon als Kleinkinder ebenso gut mit der französischen wie mit der deutschen Sprache vertraut sind. Insgesamt kann die Kindheit der Stauffenberg-Söhne durchaus als glücklich bezeichnet werden. Reisen an die Nordsee und in die Berge sind ebenso selbstverständlich wie Besuche im Stuttgarter Tierpark Wilhelma oder Spazierfahrten mit der Kutsche. 1913 wird Klaus eingeschult. Er besucht, wie bereits seine älteren Brüder, eine private Elementarschule, in der er auf den Übertritt ins Gymnasium vorbereitet wird. Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht, werden die Jungen von großer Euphorie erfasst. Auch sie wollen ihrem Vaterland dienen. Und stolz weisen die beiden großen Brüder den kleinen Klaus darauf hin, dass sie bereits in 10 Jahren Soldaten werden können, er jedoch noch viel länger warten müsse. Nur mit Mühe kann die Mutter ihren Kleinsten wieder beruhigen. Als gläubiger Mensch, der Klaus Zeit seines Lebens bleiben wird, sucht er schon als Junge immer wieder Trost und Halt bei Gott. So betet er während des Ersten Weltkriegs jeden Abend für die Soldaten an der Front, für Verletzte und das Seelenheil der Gefallenen. Neben der Schulbildung mit Latein, Griechisch, Literatur, Geschichte, Erdkunde und Naturkunde, die auch während des Krieges fortgesetzt wird, steht auf dem Stundenplan der Brüder die Förderung ihrer musischen Begabung. Alle drei beginnen Klavier und Violine zu lernen. Bei Klaus kommt 1917 noch das Cello hinzu. 1918 ändert sich das unbeschwerte Leben der Familie von Stauffenberg schlagartig. Mit dem Ende der Monarchie in Deutschland findet auch eine lange Familientradition ihr Ende. Jahrhundertelang hatten die Stauffenbergs den regierenden Monarchen gedient und in deren Umfeld fürstlich gelebt. Sie hatten sich immer als Edelleute gefühlt und konnten im Laufe der Jahre auch ein bedeutendes Vermögen aufbauen. Da es nun aber in den Städten vermehrt zu Unruhen und Aufständen kommt, beschließt der Familienrat, dass Caroline mit ihren Söhnen aufs Land ziehen soll. 1923 treffen Klaus und sein Bruder Berthold mit dem Lyriker Stefan George zusammen, der starken Einfluss auf die beiden jungen Männer ausübt und ihnen über Jahre hinweg als väterlicher Freund eng verbunden bleibt. Seine Gedichte wird Klaus auch noch als führender Militär rezitieren. Denn trotz seiner schöngeistigen Erziehung beschließt er 1926 nach bestandenem Abitur eine militärische Laufbahn einzuschlagen. Zunächst muss Klaus seinen Reichswehrdienst im Bamberger Reiterregiment absolvieren. Im Anschluss daran besucht er 1927-28 die Infanterieschule in Dresden. Sie ist die obligatorische Ausbildungsstätte für alle deutschen Offiziersanwärter. Schnell zeigt sich, dass Klaus sehr begabt für den Militärdienst ist. Nach einem kurzen Aufenthalt an der Kavallerieschule in Hannover geht der junge Soldat zurück nach Bamberg, wo er 1929 die Offiziersprüfung mit Auszeichnung ablegt. Bereits am 1. Januar 1930 wird Klaus Schenk Graf von Stauffenberg zum Leutnant befördert. Zu dieser Zeit fühlt er sich der in Deutschland immer stärker werdenden Partei der Nationalsozialisten nahe. Bei der Reichspräsidentenwahl im April 1932 spricht er sich sogar gegen Paul von Hindenburg und für Adolf Hitler aus. Doch nicht nur die militärische Karriere verläuft ganz nach Stauffenbergs Geschmack, auch privat hat er das Glück auf seiner Seite. Am 26. September 1933 heiratet er in Bamberg Nina Freien von Lerchenfeld, mit der er 5 Kinder haben wird. Ein Jahr später wird Stauffenberg erneut nach Hannover an die dortige Kavallerieschule versetzt. Aufgrund des technischen Fortschritts handelt es sich dabei, anders als der Name vermuten lässt, nicht mehr ausschließlich um ein berittenes Regiment. Auch motorisierte und gepanzerte Truppen gehören 1934 bereits zum Standardrepertoire der Kavallerie. Nur 2 Jahre später steht erneut ein Umzug an. Dieses Mal wird Stauffenberg nach Berlin versetzt. Dort absolviert er an der Kriegsakademie die Generalstabsausbildung. Während des Lehrgangs trifft er seinen 2 Jahre älteren Freund Albrecht Ritter Merz von Quirnheim. Die beiden jungen Männer haben sich in Bamberg kennengelernt und auf Anhieb gut verstanden. Die Freude, die Vorlesungen und Seminare in Berlin gemeinsam besuchen zu können, ist groß. Nach Beendigung der Ausbildung 1938 wird Klaus Schenk Graf von Stauffenberg zum 2. Generalstabsoffizier beim Divisionsstab der 1. Leichten Division unter Generalleutnant Erich Höpner, mit der er im selben Jahr an der Besetzung des Sudetenlandes teilnimmt. Unmittelbar nach Beginn des Zweiten Weltkriegs kommt Stauffenberg beim Polenfeldzug zum Einsatz. Danach wird seine Unterstützung an der Westfront in Frankreich benötigt. Zu dieser Zeit hat Stauffenberg bereits Kontakt zu Regimegegnern aus dem militärischen Umfeld. Diese bitten ihn, sich zum Adjutanten des Oberbefehlshabers des Heeres ernennen zu lassen, um an dieser Schaltstelle der Macht einen Verbündeten zu haben, der ihre Umsturzpläne unterstützt. Stauffenberg lehnt entschieden ab. Doch in seinem Inneren regen sich erste Zweifel. Das nationalsozialistische Regime, die Massenmorde an Juden und Osteuropäern und auch die Unterdrückung der deutschen Bevölkerung sind ihm zunehmend ein Dorn im Auge. Zu einem Mitarbeiter sagt er 1942, die erschießen massenhaft Juden, diese Verbrechen dürfen nicht weitergehen. Aber nicht nur die Menschenrechtsverletzungen, die im krassen Widerspruch zu seiner liberalen und an christlichen Werten orientierten Erziehung stehen, lassen Klaus Schenk Graf von Stauffenberg zunehmend von der nationalsozialistischen Regierung abrücken. Auch die unsachgemäße militärische Führung, die Hitler seit 1941 als Oberbefehlshaber des Heeres und Oberbefehlshaber der Wehrmacht an den Tag legt, stört ihn sehr. Und so schließt sich Stauffenberg 1942 einer militärischen Widerstandsbewegung an. Das Ziel dieser Gruppe ist klar. Sie arbeiten auf den Sturz der Regierung hin. Als Mitglieder der Wehrmacht bleiben sie von Gestapo und Sicherheitsdienst nahezu unbehelligt. Hitler vermutet keinen Widerstand aus den Reihen seiner führenden Militärs. Zusammen mit seinem Bruder Berthold tritt Klaus dem sogenannten Kreisauer Kreis bei. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von Männern um Graf von Moltke, die sich schon seit 1940 regelmäßig auf dem niederschlesischen Gut Kreisau in Berlin und in München trifft, um die grundlegende staatliche, wirtschaftliche und soziale Neugestaltung Deutschlands nach dem Sturz der NS-Diktatur zu diskutieren. In Arbeitsgruppen wird ein neues, an christlichen und liberalen Werten ausgerichtetes Staatssystem erarbeitet, das nach dem Ende des Hitlerregimes aufgebaut werden soll. Stauffenberg ist aktiv an der Formulierung einer entsprechenden Regierungserklärung beteiligt. Doch bevor der Umsturz eingeleitet werden kann, wird er Anfang 1943 zur 10. Panzerdivision versetzt, die den Rückzug Erwin Rommels aus Afrika decken soll. Eine Aufgabe, die sich schwieriger gestaltet als erwartet. Bei einem Tieffliegerangriff wird Stauffenberg schwer verletzt. Er verliert ein Auge, seine rechte Hand und zwei Finger der linken Hand. So wird er kurz vor der Kapitulation der deutschen Truppen in Afrika nach Deutschland zurückgeflogen. Die nun folgenden Monate im Lazarett lassen in Stauffenberg den Entschluss reifen, das Ende Hitlers nun aktiv herbeiführen zu müssen. So wie bisher kann es nicht weitergehen. Es muss etwas passieren. Unter dem Einfluss Henning von Treskows und des Generals Friedrich Olbricht rückt Stauffenberg jetzt in den Mittelpunkt der militärischen Konspiration, der auch sein alter Freund Albrecht Rittermerz von Quirnheim angehört. Unter dem Decknamen Operation Walküre erarbeiten die Männer einen Umsturzplan. Nach offizieller Lesart dient dieser Plan allerdings der Unterwerfung innerer Unruhen. Doch Stauffenberg hat auch noch eine andere Funktion. Er stellt Verbindungen zu zivilen Widerstandskreisen her, hält den Kontakt zu Verschwörern, die in Paris und Wien stationiert sind, und führt Gespräche mit Vertretern der Gewerkschaftsbewegung und der Sozialdemokraten um Julius Leber. Sein Ziel ist es, die verschiedenen Gruppierungen auf ein Programm einzuschwören, um eine möglichst breite Basis für die Operation Walküre zu schaffen. Seine militärische Karriere setzt er zum Schein weiter fort. So wird er nach seiner Genesung im Herbst 1943 zum Stabschef des Allgemeinen Heeresamtes in der Berliner Bendlerstraße ernannt, wodurch er Zugang zu den Lagebesprechungen im Führerhauptquartier erhält. Von nun an zählt er zum Kreis der engen Vertrauten Adolf Hitlers. Offiziell einer der wichtigsten deutschen Militärs, arbeitet er im Hintergrund weiter an den Umsturzplänen. Zusammen mit Karl Friedrich Gördeler und Ludwig Beck entwickelt er konkrete Attentatspläne, die im Kreisauer Kreis auf geteilte Meinungen stoßen. Während die einen voll und ganz hinter dieser radikalen Lösung stehen, melden andere, wie zum Beispiel Graf von Moltke, Vorbehalte an. Das Risiko einer solchen Aktion ist ihrer Meinung nach viel zu groß. Doch als Moltke 1944 verhaftet wird, ist Stauffenberg nicht mehr zu halten. Er will selbst handeln. Der Kreisauer Kreis löst sich auf und ein Großteil der Mitglieder schließt sich Klaus Graf Schenk von Stauffenberg an. Schon mehrmals hatte es in den letzten Monaten Attentatsversuche auf Hitler gegeben, aber alle waren in Umsetzung und Durchführung gescheitert. Das soll Stauffenberg nicht passieren. Da er direkten Zugang zum Führer hat und dessen Vertrauen genießt, hält er es für durchaus machbar, eine Bombe in dessen unmittelbarer Nähe zu platzieren, ohne große Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Doch da gibt es noch zwei andere Personen, die zusammen mit dem Führer aus dem Weg geräumt werden müssen: den Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Hermann Göring, und den Leiter der SS, Heinrich Himmler. Nur wenn alle drei gleichzeitig ausgeschaltet werden können, kann die Operation Walküre erfolgreich zu Ende geführt werden. Und so reist Stauffenberg im Juli 1944 nach Berchtesgaden. Dort auf dem Berghof, dem Landsitz Hitlers, soll das Attentat durchgeführt werden. Mit einer Bombe im Gepäck macht Stauffenberg seine Aufwartung. Als er zu seiner Verwunderung feststellt, dass Hitler alleine auf dem Berghof weilt und weder Göring noch Himmler anwesend sind, verwirft der Verschwörer seinen Plan und reist unverrichteter Dinge wieder ab. Nur 4 Tage später wird ein neuer Termin für die Durchführung des Attentats gefunden, eine Besprechung im Führerhauptquartier Wolfschanze. Wieder hat Stauffenberg eine Bombe in seiner Tasche und wieder fehlen Göring und Himmler. Stauffenberg ist verunsichert. Er verlässt kurz den Besprechungsraum, um mit seinen Verbündeten in Berlin Rücksprache zu halten. Alle sind sich einig, das Attentat muss durchgeführt werden, auch wenn es Hitler alleine trifft. Entschlossen kehrt Stauffenberg in den Besprechungsraum zurück. Er will seine Tasche mit der Bombe direkt neben Adolf Hitler platzieren. Doch der Raum ist leer. Hitler hat die Besprechung vorzeitig beendet. Wieder einmal kehrt Klaus Schenk Graf von Stauffenberg unverrichteter Dinge zu seinen Mitverschwörern zurück. Es vergeht fast eine Woche, bis sich eine neue Gelegenheit auftut. Am 20. Juli 1944 fliegt Stauffenberg erneut zum Führerhauptquartier. Dieses Mal zündet er die Bombe. Doch Hitler überlebt. und Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, hat sein eigenes Todesurteil besiegelt. Oskar Schindler, 1908 bis 1974. Es ist ein kalter Wintermorgen im Jahr 1945. Als Oskar Schindler aus dem Fenster schaut, entdeckt er zwei versiegelte Viehwagen, die direkt vor dem Tor seiner Fabrik abgestellt wurden. Sofort ist ihm klar, dass es sich dabei nicht um einen Tiertransport, sondern um einen Menschentransport handelt. Zusammen mit seiner Frau stürmt er auf die Straße. Die SS-Männer, die Wagen dort abgestellt haben, wundern sich sehr über das aufgebrachte Ehepaar, das wild gestikulierend auf sie zukommt. Im Brustton der Überzeugung macht Schindler den Wachen klar, dass er die Männer, die sich in diesem Transporter befinden, unbedingt als Arbeiter für seine Fabrik benötigt. Schließlich stimmt der befehlshabende SS-Mann zu und überlässt Schindler die beiden Wagen. 107 Überlebende können gerettet werden. Für 13 Männer kommt jede Hilfe zu spät. Am 28. April 1908 wird Oskar Schindler als Sohn des Landmaschinenfabrikanten Hans Schindler und dessen Ehefrau Franziska in Zwittau in Mähren geboren. Schindlers Mutter ist eine sehr gläubige Katholikin und eifrige Kirchgängerin. Ihr liegt viel daran, den Sohn in ihrem Glauben zu erziehen. Doch Oskar schert sich nicht um die Kirche. Es interessiert ihn auch nicht, welchen Glauben seine Spielkameraden haben. Wer ihm sympathisch ist, wird sein Freund. Ob Protestant oder Jude, ist ihm einerlei. Die Schule macht ihm nicht viel Spaß. Von der Volksschule kann er zwar auf die Realschule wechseln, doch seine Leistungen sind nur mäßig. Als er dann mit 16 Jahren auch noch sein Zeugnis fälscht, verlieren die Lehrer endgültig die Geduld mit ihm und werfen ihn von der Schule. Doch Oskar fällt weich. Er kann in der väterlichen Fabrik eine Lehre absolvieren und zusätzlich Fachkurse in Maschinenbau und Dampfantriebstechnik besuchen. Sein Dasein als Sohn des Chefs gefällt Oskar gut. Er weiß sich selbst in Szene zu setzen und gibt sich gerne weltoffen. Hinzu kommt seine attraktive Erscheinung, die auch der Damenwelt nicht lange verborgen bleibt. Im Frühjahr 1928 lernt er Emilie Pelzel kennen und hält nur wenige Wochen später um ihre Hand an. Obwohl Emilies Vater, ein sehr wohlhabender Landwirt, gegen die Verbindung mit Oskar ist, setzt die junge Frau ihren Willen durch und tritt mit ihm vor den Traualtar. Später sind die beiden Eheleute geteilter Meinung über den Grund der überstürzten Heirat. Während Oskar behauptet, die Fabrik seines Vaters sei nahezu bankrott gewesen und er habe in Emilies reichlicher Mitgift die einzige Möglichkeit gesehen, das Unternehmen vor dem Sicheren auszuretten, behauptet Emilie, Oskar habe sich von ihrem Geld einen teuren Wagen gekauft und den Rest verprasst. Wie dem auch sei, die Ehe der Schindlers steht von Anfang an unter einem schlechten Stern. Denn Oskar ist ein Lebemann, der seine Frau belügt, betrügt und, wenn es ihm einen Vorteil verschafft, auch verleugnet. Anfang der 30er Jahre scheint sich das Blatt zu wenden. Die Weltwirtschaftskrise macht auch vor der Schindlerschen Landmaschinenfabrik nicht Halt. Wie tausende andere Firmen geht das Unternehmen pleite. Und Oskar, der noch immer im väterlichen Betrieb arbeitet, steht vor dem Nichts. Doch das bleibt nicht lange so. Von der Mährischen Elektrotechnischen Aktiengesellschaft in Brünn bekommt er eine Stelle als Verkaufsleiter für die sudetendeutschen Gebiete angeboten. Oskar mag seine neue Tätigkeit sehr. Gut gekleidet reist er durch die Lande, lernt viele Leute kennen und hat jede Menge Gelegenheiten, neue Frauenbekanntschaften zu schließen. 1936 verlegen die Schindlers ihren Wohnsitz nach Mährisch-Ostrau. Zu diesem Zeitpunkt arbeitet Oskar schon als Agent für die deutsche Spionageabwehr. Eine mehrmonatige Ausbildung für Dienste in der Abwehr hatten ihn auf diese Aufgabe vorbereitet. Er ist mit der Beschaffung von Informationen über polnische und tschechische Spione sowie über die polnische Armee betraut. 3 Jahre lang übt er seine Agententätigkeit erfolgreich aus. Sein Charme und seine Eloquenz machen es ihm leicht, seine Gesprächspartner auf gesellschaftlichen Empfängen auszuhorchen. Doch dann fliegt Schindler auf und wird verhaftet. Nach mehreren äußerst unangenehmen und zum Teil auch brutalen Verhören in Schönberg und Brünn fällt das Urteil. Oskar Schindler wird wegen Hochverrats zum Tode verurteilt. Seine Rettung verdankt er einem politischen Ereignis. Am 30. September 1938 beschließen Großbritannien, Frankreich und Italien die Abtretung des Sudetengebietes durch die Tschechoslowakei an Deutschland. Somit liegt die Vollstreckung des Todesurteils nicht mehr in der Hand der Tschechen. Und die Deutschen haben natürlich kein Interesse daran, einen ihrer besten Spione zu exekutieren. Ganz im Gegenteil. Schindlers gute Kontakte in Osteuropa werden gebraucht. Als Zeichen seiner Loyalität tritt der Gerettete 1939 in die NSDAP ein. Emilie Schindler behauptet später, ihr Mann sei damit beauftragt gewesen, ein Musterexemplar einer polnischen Uniform zu besorgen. Ob dies stimmt, ist jedoch fraglich. Sicher ist nur, dass die Männer, die im August 1939 den deutschen Sender Gleiwitz überfallen, eben solche Uniformen tragen. Offiziell erfährt Schindler aus den Medien vom Überfall der Deutschen auf Polen. Bemerkenswert ist jedoch, dass er unmittelbar danach seine Zelte in Mährisch-Ostrau abbricht und ohne seine Frau nach Krakau zieht. Dank seiner Verbindungen zu Nazi-Funktionären kann er die Firma Rekord im Krakauer Stadtteil Zabłocie übernehmen, die er in Deutsche Emaiwarenfabrik umbenennt. Produziert werden dort Geschirr und Kochutensilien für die deutschen Truppen. Weit entfernt von seiner Frau führt Schindler in Krakau wieder den von ihm so geliebten mondänen Lebensstil. Rauschende Feste, große Empfänge und diverse Liebschaften sind an der Tagesordnung. Dank seiner hervorragenden Kontakte zum Militär erhält Oskar Schindler regelmäßig größere Aufträge, die es ihm 1941 erlauben, seine Fabrik zu erweitern. Zusätzlich zu den günstigen polnischen Arbeitern stellt er nun auch Juden ein. Was er von diesen über die Grausamkeiten der Nazis hört, bringt ihn zum Nachdenken. Für ihn sind Juden keine minderwertigen Menschen. Mit den Rassegesetzen der Nazis kann er nichts anfangen. Jede Woche gab es neue Verordnungen. Alles war verboten für Hunde, Zigeuner und Juden. Nirgends durften die mehr sitzen. Wenn man ein bisserle Herz hat und ein bisserle Sinn für Menschentum hat, wenn man da nicht Widerstand ergreift, wenn man da nicht versucht, wenigstens gegen den Strom anzuschwimmen, dann ist man kein Mensch, erinnert sich Schindler viele Jahre nach dem Krieg an diese Zeit. Das Geschäft mit den Emaiwaren floriert. Immer wieder müssen neue Arbeiter eingestellt werden. Schindler sucht diese nun bewusst unter der jüdischen Bevölkerung. Und so arbeiten im Jahr 1942 370 Juden aus dem Krakauer Ghetto in seiner Fabrik. Oskar Schindler ist sich durchaus darüber im Klaren, dass er in Erklärungsnöte kommen könnte, wenn sich einer seiner Nazi-Freunde intensiver mit der Zusammensetzung seiner Belegschaft auseinandersetzen würde. Doch dieses Risiko nimmt er in Kauf. Um seine Fabrik von der Militärverwaltung des besetzten Polen als kriegswichtige Produktionsstätte einstufen lassen zu können, beginnt Schindler mit der Herstellung von Munition. So kann er nicht nur den Fortbestand seines Unternehmens sichern, sondern hat auch das Recht, jüdische Arbeiter anzufordern und gegen deren Deportation Einspruch zu erheben. Sofern Schindler nachweisen kann, dass ein bestimmter Arbeiter für die Produktion der kriegswichtigen Mittel unersetzlich ist, wird dieser von der Deportationsliste gestrichen. Dabei scheut sich Schindler nicht, zu lügen, Papiere zu fälschen und selbst Kinder oder Akademiker als qualifizierte Metallarbeiter auszugeben. Mehrmals wird er von der Gestapo vernommen, die ihn der Begünstigung jüdischer Mitarbeiter bezichtigt. Doch Schindler lässt sich davon nicht beeindrucken. Er bleibt standhaft bei seiner Aussage, dass alle Arbeiter in seiner Fabrik unabkömmlich und für den reibungslosen Ablauf der Produktion nötig seien. Er lässt von seiner Sekretärin eine Liste anfertigen, in die die Namen aller Juden, die er beschäftigt, eingetragen werden. Damit stehen sie unter seinem persönlichen Schutz. Im März 1943 wird das Krakauer Ghetto aufgelöst und die dort lebenden Juden werden ins Arbeitslager Plaszów deportiert. In letzter Minute gelingt es Schindler, den SS-Hauptsturmführer Amon Göth zu überzeugen, dass er für seine Juden eine Sondergenehmigung erhält. Schindler darf in seiner Fabrik ein privates Unterlager einrichten. Dadurch entzieht er seine Arbeiter den Grausamkeiten der Nazis. Als Plaszów Ende 1944 aufgrund des Vormarsches der Roten Armee geräumt werden muss, werden die Insassen auf andere Lager verteilt. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Nachricht, dass es sich bei diesen Einrichtungen nicht um Arbeits-, sondern um Vernichtungslager handelt. Auch die Juden, die bisher in Schindlers Unterlager gelebt haben, sollen fortgebracht werden. Doch so einfach gibt Schindler nicht auf. Beim Oberkommando der Wehrmacht bittet er um die Erlaubnis, seine Arbeiter nach Brünnlitz im Sudetenland versetzen zu dürfen. Auch dort betreibt er inzwischen eine Fabrik, die kriegswichtiges Material produziert. Als Schindler gefragt wird, um welche Personen es sich genau handle, reicht er eine Liste mit 700 Männer- und 300 Frauennamen ein. Das sind weit mehr Juden, als jemals für ihn gearbeitet haben. Seinem Antrag wird stattgegeben. Aber damit gibt sich Schindler nicht zufrieden. Zusammen mit seiner Frau, zu der er in diesen schweren Tagen zurückfindet, gelingt es ihm, noch weiteren jüdischen Männern das Leben zu retten. Insgesamt sind es über 1200 Juden, die Oskar und Emilie Schindler retten können. Nach dem Krieg verläuft Oskar Schindlers Leben wenig erfreulich. Zunächst lebt er in Regensburg. Danach folgt ein mehrjähriger Aufenthalt in Argentinien, bevor er erneut sein Glück in Deutschland sucht. Er will eine Zementfabrik aufbauen. Doch das Vorhaben misslingt und schon kurze Zeit nach der Übernahme ist die Fabrik bankrott. Als die überlebenden Juden, die Schindler während des Krieges gerettet hatte, von seinem Schicksal erfahren, laden sie ihn 1961 nach Jerusalem ein. Dort wird er frenetisch als Retter gefeiert. Im Jahr darauf darf Schindler in der Allee der Gerechten von Yad Vashem in Jerusalem einen Johannesbrotbaum mit seinem Namen pflanzen. Diese Ehre wird all denjenigen zuteil, die sich während der Nazi-Herrschaft für Juden eingesetzt haben. Allmählich wird man auch in Deutschland auf Schindlers Verdienste aufmerksam. 1965 erhält er das Verdienstkreuz erster Klasse und zwei Jahre später beginnt die hessische Landesregierung damit, Schindler eine monatliche Zuwendung von 500 D-Mark zukommen zu lassen, die er bis zu seinem Tod 1974 erhält. Auf eigenen Wunsch hin wird Oskar Schindler in Jerusalem beigesetzt. Weitere CD-Wissen-Hörbücher gibt es im Buchhandel und im Internet unter www.hörkiosk.de. Der Audiomedia-Verlag bedankt sich fürs Zuhören.